Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Die Elite. Hallo und da sind wir wieder. Mal kurz mit einem ganz kleinen Zwischenruf. Das Zeilenende ist bei mir und noch total gehypt vom ESC, über den wir jetzt sprechen. So, ich bedanke mich erstmal bei mir selbst für die tolle Idee, den ESC als Thema zu nehmen, denn ich habe gemerkt, wie witzig es ist, sich in so ein Event reinzunörden. Ja, es ist erschreckend. Es ist erschreckend, was man so alles über dieses Event erfährt, was man gar nicht wissen möchte, ne? Wenn man einmal damit anfängt. Ja, vor allem, es ist ein total interessantes Event, wenn man sich tatsächlich bereits im Vorfeld mit den Titeln beschäftigt, die man dann im Halbfinale das erste Mal dann in komplettem Oeuvre, wie es sein soll, hört. Ja. Und dann nochmal im Finale nochmal sieht. Sprich, normalerweise für die meisten TV-Zuschauer ist es ja so, dass man den eigenen Song schon mal gehört hat. Mhm. Manchmal läuft der sogar im Radio. Ja. Auch in Deutschland. Gelegentlich. Gelegentlich. Und dann hört man am Eventtag quasi alle Songs zum ersten Mal und freut sich dann. Mhm. Manche sind sogar so crazy und schauen sich vielleicht eins der Halbfinals an. Aber die meisten Leute kennen nicht davor alle Songs schon. Ja. Wir schon. Ja. Und fürs nächste Jahr, das kann ich hier exklusiv schon mal bekannt geben, schauen wir uns auch noch sämtliche Vorentscheide an. Nein. Doch. Und es werden in diesem Jahr, im nächsten Jahr, glaube ich, 47, weil Luxemburg zurückkehren wird, wenn ich das richtig verfolgt habe. Okay, und wer sind die anderen 9, die noch mitmachen? Wieso 9? Es sind 37 Teilnehmer gewesen, plus Luxemburg ist 38, du sagtest gerade 47. 47? Das werden 10, ja, 47. Waren es nicht 47? Moment, 10, 20, 26 und nochmal 20, die ausgeschieden sind. Pi mal Daumen. Egal. Knapp 20, 50. Die ausgeschieden sind in Halbfinals. Wir schauen uns 50 Vorentscheide an. Einfach. Ich recycle noch ein paar alte. Wir gucken uns deutschen Vorentscheid mit Gildo Horn an. Damals, als ABBA gewonnen hat, der Vorentscheid, dann können wir uns Waterloo nämlich auf Schwedisch anhören. Ah, ja. Das wird super. Das wird super. Das wird richtig geil. Vorentscheid 74 übrigens. Wir feiern nächstes Jahr 50 Jahre Waterloo. Ja, mal gucken, für die Deutschen war es ja schon dieses Jahr in Waterloo. Für die Deutschen ist jedes Jahr Waterloo, also das müssen wir doch an dieser Stelle hier festhalten. Wollen wir über den unsichtbaren goldenen Elefanten im Raum sprechen? Nee, lass uns erstmal so ein bisschen noch ums Allgemeine reden. Also mir ist dieses Jahr aufgefallen, wenn du schon 74 erwähnst, dann wird's ja schon lustig. Und zwar, erinnerst du dich noch an die Zeiten, als es Orchester gab? Ja. Also, ich nicht aktiv erinnere, ich weiß aber, dass es diese Zeit gab. Genau. Das geht ja heutzutage bei den vielen elektronischen Sounds schon gar nicht mehr so leicht. Das geht schon ganz leicht. Du musst einfach ein Orchester aufnehmen, dann hast du eins dabei. Nein, ich meine, du kriegst mit so einem Orchester nicht irgendwelche elektronischen Sounds produziert. Ja gut, das stimmt. Das liegt in der Natur des Orchesters. Und wenn man so schaut, wie viel elektronische Sounds es dieses Jahr dabei gab, wird's schon richtig fies. Was es allerdings dieses Jahr auch sehr, sehr viel gab, und das, obwohl man es nicht auf der Bühne gesehen hat, sind Backvocals. Und zwar vorher aufgenommene Backvocals, die manchmal sogar vom Sänger selbst stammen. Ja, sogar relativ häufig in diesem Jahr, wenn ich das richtig verfolgt habe. Genau. Und tatsächlich, was ich sehr krass fand, wir hatten uns ja im Vorfeld mit dem Halbfinale beschäftigt, in dem Rumänien rausgeflogen ist. Ja. Übrigens mit 0 Punkten. Das ist traurig. Also gar keine Punkte von nichts. Und man muss dazu sagen, der hat auch die komplette Show, wo wir uns über Pornografie und Stripclub und alles drum und dran unterhalten hatten, hat er komplett geändert in seiner Show. Er saß am Anfang sogar mit einer Gitarre da und das Problem war, der war total mit sich selbst am Singen, nämlich mit 2 oder 3 Backvocals. Okay. Also das war richtig brutal und da habe ich mir nur gedacht, also erstens komplett andere Show und komplett anderer Anfang und eigentlich ein komplett anderer Song in den Anfangsklängen. Und ja, der Zypro hatte am Anfang in seinem Video auch noch eine Band dabei. Ja. Die war von der war nichts zu sehen auf der Bühne. Im Gegenteil, er hat mit sich selbst gesungen. Also man hörte tatsächlich die Backvocals von sich selbst. Also tja, es fliegt alles auf. Es fliegt alles auf, sage ich dann nur. Ja, also das war tatsächlich etwas, wo ich dachte. Faszinierend, also sehr, sehr viele Backvocals, wenn man die Entwicklung sieht von quasi einem Orchester und alles, was an Stimme zu hören war, musste auf der Bühne stehen. Ja. Zu, irgendwann hat man zum Beispiel eine Big Band halbiert und auf die Bühne gestellt, damit sie zumindest dastehen und ansonsten hatte man die beiden Sänger beispielsweise bei Blue Café, also die Sängerin und den Sänger. Ja, und es gibt eine Regel, dass maximal, ich glaube, 7 Leute auf der Bühne sein dürfen. Sechs. Es dürfen 6 auf die Bühne. Genau, das ist der Punkt. Und in der Zwischenzeit hast du 4 oder 5 Background-Tänzer sich selbst und dann aber noch mindestens 1 oder 2 Backvocals, die nicht auf der Bühne stehen. Das war, da musste man dann schon fast Gustav loben für das, dass er quasi seine 3 Sängerinnen mit auf die Bühne genommen hat und ansonsten nur mal kurz eine Hüpfdule hatte. Mhm. Also das war schon faszinierend. Ja gut, aber bei Gustav war es so, dass dieser Hut halt eine eigene Persönlichkeit war. Deswegen durften ja auch nur 5 mit auf die Bühne insgesamt. Also insgesamt 5 auf die Bühne. Der Hut hat eine eigene Persönlichkeit. Der Hut hatte sogar mehr Persönlichkeit als der ganze Song, aber das hat Europa irgendwie nicht gesehen. Ich fand ihn jetzt so schlecht. Gott, ich fand ihn so schlimm. Ich fand ihn noch schlimmer. Mit jedem Hören wurde er schlimmer. Das ist faszinierend. Ich fand ihn mit jedem Hören besser. Übrigens auch bei Österreich faszinierenderweise. Österreich hat sich tatsächlich noch in mein Herz gesungen. Ja. Die fand ich tatsächlich nach dem Halbfinale schon so, oh, okay, ja, geht so langsam. Und im Finale haben sie es dann tatsächlich geschafft, dass ich gedacht habe, okay, ja, komm, weißt du was, ist ja auch schön. Ja. Ich glaube auch, dass sich die Platzierung von Österreich zu einem guten Teil mit der undankbaren Startnummer erklären lässt. Ja, das ist tatsächlich Startnummer 1. Ja, und vor allem, sie waren live nochmal wirklich grandios. Aber Österreich hat etwas, was ich auch noch thematisieren wollte, direkt als erstes Thema. Ja? Die Videoleinwand. Oh, die Videoleinwand im österreichischen Beitrag war göttlich. Ja, mein Problem an der ganzen Geschichte ist, das zweite Halbfinale, wir haben es, glaube ich, auch als Liege-Event bezeichnet, als wir es geschaut haben, wie viele Menschen irgendwo auf einem Boden liegen, auf einem Videoleinwandboden liegen und das nutzen und dann noch die Videoleinwand. Dieses Jahr, die Videoleinwand hatte auch eine eigene Persönlichkeit. Wobei, da muss man zur Verteidigung der Videoleinwand sagen, das ist seit vielen, vielen, vielen Monden so. Ja, Mans Lagerlöf hat damit genau, der hat damit angefangen. Und das eigentlich Geniale ist, dass dessen Siegersong auch ohne die Leinwand einfach immer noch funktioniert. Klar. Ja, das ist ja das Faszinierende. Der hat mit der Videoleinwand im Hintergrund extrem gearbeitet. Und ich glaube tatsächlich, dass die meisten Songs davon müsste man sich einmal ohne Videoleinwand, ohne alles anhören. Und dann hätte man auf einmal einen ganz anderen Song-Contest. Weil tatsächlich zum Beispiel Noah Kirel, das funktioniert nicht ohne die Bühnenshow, das funktioniert nicht ohne die Tanzeinlage, das funktioniert nicht ohne dieses jugendliche Auftreten dabei. Magst du das Land bitte dazu sagen? Israel. Das war die junge Dame, die kurz vor Schluss dann das Mikrofon weggetan hat und eigentlich nur noch getanzt hat. Also quasi so, Europe, do you wanna see me dance? Do you wanna see me dance? Und dann gab's quasi sie tanzend, völlig abgehend. Und auf dem Hintergrund tanzte dann auch noch sie nochmal auf der Videoleinwand mit den beiden Einhörnern. Ich glaube, der Song funktioniert auch ohne. Hast du ihn dir mal wirklich angehört, ohne Video, ohne alles? Der hat's in meine Spotify-Playlist geschafft. Okay, faszinierend. Der ist halt gay. Okay, also Fakt ist auf jeden Fall, er hat tatsächlich, also wir können darüber reden, im ersten Halbfinale waren ja so die großen Favoriten von dir. Ja. Und tatsächlich ist auch der Zieleinlauf Finnland, Schweden, Israel das erste Halbfinale gewesen. Ja. Und zwar Finnland, Schweden, Israel. Ja. Ja. Nicht Schweden, Finnland, Israel. Finnland, Schweden, Israel war das erste Halbfinale. Ja. Ja. Auf Platz 6 kam dann übrigens auch Norwegen weiter und auf Platz 5 Moldau, die ja dann auch noch eine Rolle gespielt haben. Und Tschechien auch nochmal. Also dementsprechend die großen 6 aus dem ersten Halbfinale finden sich auch nachher in der normalen Wertung ganz weit vorne. Wobei man dazu sagen muss, Norwegen, also wenn du nur die Zuschauerwertung im Finale anschaust, ist Norwegen auf Platz 3, ja. Schweden auf Platz 2 und Finnland auf Platz 1. Ja. Das ist halt die Verskandinavisierung des Eurovision Song Contest. Ja, es gibt keine Montenegriner mehr, es gibt keine Nordmazedonen mehr. Ja, der Balkan hat sich balkanisiert. Haha. Kannibalisiert. Nein, balkanisiert. Kannibalkanisiert. Kannibalkanisieren, das neue Wort. Wunderschön. Ja, tatsächlich relativ erstaunlich. Ich denke gerade darüber nach, wenn Serbien doch nochmal irgendwann eine Wiedervereinigung mit irgendeinem dieser Länder, dann kann man tatsächlich von einer Kannibalkanisierung sprechen. Mhm. Ich fürchte, bei Serbien wird das aber immer nur umgekehrt laufen, dass sich Serbien selber balkanisiert und wahrscheinlich irgendwann auch mal einzig allein aus dem Grund, um beim ESC 12 Punkte zu bekommen. Jo. Da wird irgendeine Provinz abgespalten. Jop. Publikumstechnisch übrigens auf Platz 4 wäre gelandet die Ukraine. Ja. Auf Platz 6 Italien. Und auf Platz 7 das Trauerspiel für die Jurys, Kroatien. Kroatien war Mama Sci. Ja. Die, ich habe gesagt, der Song wird seine Fanbase finden. Ja. Ebenso übrigens eine Fanbase gefunden hat Blanka aus Polen. Die hat's im zweiten Halbfinale immerhin auf den dritten geschafft. Österreich übrigens Zweiter und Australien Erster. Mhm. Und das Faszinierende daran ist, die hat's dann tatsächlich publikumsmäßig ganz gut hingekriegt. Da muss man sagen, er war tatsächlich nicht so schlecht, der Song live. Ich muss zugeben, sie hat ihre Sache gut gemacht. Zweitens, die Videoleinwand war dort allerdings auch ein Riesenfaktor. Ja. Was die Kameraführung natürlich auch zeigte. Also du sahst kurze Zeit die Kamera, die auf die Videoleinwand zoomt und da tanzte sie im Hintergrund auf der Leinwand und erzählte dort was, woraufhin dann in der Textzeile auch All Eyes on Me Now war und die Kamera wieder auf das echte Persönchen gezoomt hat. Also. Ja. Großartig. Ja. Denkwürdigste Polen-Reminiszenz allerdings bei der Punktevergabe, als ich glaube, es waren die Portugiesen im Hintergrund zu sehen waren und irgendjemand da diesen polnischen Butterstampfbeitrag nachgemacht hat. Das war Serbien, oder? Dieser Butterstampfen war doch Serbien. Nein, das war ursprünglich ein polnischer Beitrag. Händewaschen war Serbien, genau. Genau, das war Serbien letztes Jahr oder sowas. Aber die legendäre Butterfassstampf-Szene mit den Brüsten. Ja. Was gilt es noch zu sagen? Also, viele, viele Videoeffekte, viele Leinwandeffekte. Mhm. Dann gab es ja diese unsägliche Jurywertung, bei der ich tatsächlich Bauklötze gestaunt habe, weil... Okay. Warum? Weil, naja, ich hab einige Dinge nicht verstanden dabei. Ja. Also, das Deutschland-Thema brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist, da sprechen wir am Ende drüber. Weil das kommt zum Schluss. Deutschland kommt immer zum Schluss als Letztes. Ja. Was ich nicht verstanden habe, ist Polen. Warum hat Polen bei den Jurys so richtig abgekackt? Weil das war tatsächlich ein klassischer Reißbrett-Popsong. Ja. Und ansonsten mögen die Jurys ja scheinbar klassische Reißbrett-Popsongs. Mhm. Sonst hätten sie Schweden nicht so abgehypt. Mhm. Erklär's mir. Mathematik. Wie meinst du? Mathematik. Jede, die Juroren machen ja ihre persönliche Top Ten. Mhm. Quasi, jeweils. Und die wird dann zusammengeschmissen und daraus ergibt sich dann immer eine Top Ten. Wenn du einfach das schwächste Popsong bist und jeder von diesen Jury-Menschen so eine spezielle Vorliebe noch für, keine Ahnung, kroatischen Punk hat, sorgt es dafür, dass der kleinste gemeinsame Nenner, also beispielsweise der schwedische Popbeitrag, ganz vorne landet und Polen in jeder Jury Europas halt am Ende auf Platz 11 verhungert. Okay. Das dürfte zum Gutteil einfach der Beitrag sein. Wenn du mit konventionellem Pop bestehen möchtest, musst du einfach besser sein als die Schweden. Und da gab's halt einige Beiträge, die sauber produzierter Pop am Ende waren. So einfach und so traurig ist das. Die Schweizer beispielsweise haben das auch gemacht, aber die sind ja auch dann im Niemandsland irgendwo verhungert. Ich glaube, die sind bei den Jurys besser weggekommen, aber ja. Okay. Einen zweiten Switch, den ich nicht verstanden habe, ist die Australier. Die habe ich auch nicht verstanden. Die Australier haben das zweite Halbfinale gewonnen. Ja. Publikumstechnisch. Ja. Und ist das zweite Halbfinale wirklich so schwach besetzt gewesen, dass die Zuschauer, die da quasi zugeschaut haben, einfach... Ja. Sie haben okay. Ja. Übrigens, witzig aber war, die 12 Punkte im zweiten Halbfinale für Österreich kamen aus Australien. Also Australia voted für Austria. Ja. Ja, dass die Australier tatsächlich am Ende jetzt im großen Finale nur auf 9 gelandet sind mit 21 Publikumspunkten, ist für mich so ein Hä? Ich habe nicht verstanden, wie die überhaupt ins Finale gekommen sind, also darfst du mich zu dem Thema nicht befragen. Ich fand den Song mies. Sie waren die Ersten im zweiten Halbfinale? Ja. Da qualifizierst du dich dann sowieso, also Ja. Ja, weil wahrscheinlich liegt es irgendwie an umgekehrten Vorzeichen. Das Halbfinale guckt man sich nüchtern an und das große Finale. Also sagen wir mal so, ich war sehr erstaunt, dass ich keinen Kater hatte am nächsten Morgen. Okay. Erklärst du mir kurz England? Lag's daran, dass die letzte war? Wenn alle anderen Länder, die eine schlechte Stimme mit einem miesen Song hinschicken, wenigstens auf Backvocals setzen und du selbst das vergisst, dann musst du dich nicht wundern, dass du einfach ganz hinten landest, oder? Okay. Ich wollte nur kurz nachgefragt haben. Ich wollte nichts über England mehr sagen. Ich habe ja schon im Anfang mal gesagt, es ist so belanglos. Ja, es war ganz schlimm. Also mal ganz ernsthaft. Also dieser ganze Song hatte weniger Persönlichkeit als das Kleid des französischen Beitrags. wobei die französische Nummer war auch tatsächlich etwas Chips. Also dieses, wir stellen eine Dame auf eine Riesensäule, an dieser Säule hängt nochmal eine Verlängerung des Kleides, dieses Kleid verschwindet irgendwann, keine Ahnung wie, warum und weshalb, weil die Kameraführung zeigt es uns nicht. Ja. Spielt es dann überhaupt eine Rolle? Das hat mich auch enttäuscht, genauso wie die Tatsache, dass sie keinen Bart hatte. Das bin ich sonst von Frauen auf Säulen gewöhnt. Ja, ja. Aber ansonsten eigentlich ein schöner Beitrag gewesen. Ich mochte das Outfit. Das war nach wie vor mein großer Gewinner des Ganzen. Ja, übrigens ganz kurz noch, dann lass uns doch noch, wenn wir schon über die ersten Halbfinale, den zweiten Halbfinals sprechen. Wir haben ja schon gesagt, Rumänien ist ohne Punkte heimgefahren. Also on and off, Digite ist komplett ohne Punkte. Und was auch komplett ohne Punkte heimgefahren ist, ist Like an Animal von den Pickjacks aus San Marino. Ja, ich erinnere mich auch düster daran, dass ich das ziemlich scheiße fand. Das war erkläre mir, wie so eine Nummer, also die Pickjacks haben ja, glaube ich, schon mal teilgenommen, nur für Italien oder sowas, wie so eine Nummer komplett ohne Punkte einfährt. Man streut vorher das Gerücht, dass Ralf Siegel den Song komponiert hat, wahrscheinlich. Okay. Naja, also, wie gesagt, es waren ja jetzt nicht die einzigen. Das scheint so keine Großleistung zu sein, im großen Finale ohne Punkte heimzufahren. Das muss man erstmal schaffen. Da hat sich auch Deutschland echt für anstrengen müssen, immer, um das hinzubekommen. Naja, dieses Jahr gab es ja sowohl von der Jury als auch von den... Ja, immerhin. Aber es, vom Volk Punkte. Es gab, wenn ich mich richtig entsinne, dann hat dieser DSDS-Beitrag, der mal da war, tatsächlich keinen einzigen Punkt damals bekommen. Grazia. Ja. Gut. Und wollen wir noch über die große Überraschung im ersten Halbfinale sprechen? Im zweiten Halbfinale sprechen. Da du es vorbereitet hast, unbedingt. Riley aus Dänemark. wie kann man ein Justin Bieber-Double da hinschicken und ihm dann nicht sagen, dass er aber noch vernünftig singen soll, wenn schon die Backvocals gut klingen? Denn das war tatsächlich an diesem Song brutal. Ich glaube, der hat es tatsächlich nicht geschafft, jeden Ton zu treffen, was man eigentlich können sollte. Denn wenn du die Backvocals im Hintergrund hast oder dich selbst doppelst, dann hört man, wie es klingen soll. Und wenn du da nicht klingst, wie es klingen soll, dann klingt es nicht so. Ja. Ah! Wie geht das? Ja, einfach falsch singen. Hast du doch gesehen. Ja. Ja, aber dann sing eine andere Spur oder sowas. Geht nicht. Ja. Ist okay. Ja, gut. Das siehst du, deshalb gucke ich mir die Halbfinals gar nicht an, dann regt man sich nur unnötig auf. Ach, du hast sie nicht geguckt? Nein, ich habe die Halbfinals nicht geschaut. Warum nicht? Weil ich beschäftigt war. Du bist schwul. Ja. Sex zu haben und gleichzeitig ESC zu gucken, schließt sich bei dir nicht aus. Ach, hätte ich doch mal Sex gehabt. Du kannst auch während dem ESC Halbfinale Koitus betreiben. Das ist bei dir nicht schlimm. Das ist Subkultur. Ach was. Nein, ich musste mich darauf vorbereiten, dass ich vor dem großen Finale mein persönliches großes Finale hatte und dafür muss man sich halt konzentrieren. Okay. Gut. Sprechen wir, hast du noch irgendwelche Dinge, die im Finale irgendwie eine Rolle spielen? Willst du über das Voting Rest der Welt sprechen? Nö. Willst du nicht? Nö, gab's da noch interessante Fakten zu sehen? Ja, klar. Du bist so into it, deshalb hau raus, was du rausrecherchiert hast. Also, erstes Halbfinale. Was glaubst du, für wen Rest der Welt gewotet hat? Das erste Halbfinale, Rest der Welt. Das erste Halbfinale hat hoffentlich für Finnland gestimmt. Nein. Schweden. Also Deutschland hat für Finnland gestimmt und Rest der Welt hat für Israel gestimmt. Ja, verrückt. Kann das mal bitte jemand bei der UN mitteilen, dass Rest der Welt für Israel gestimmt hat? So, und zweites Halbfinale. Was glaubst du, für wen Rest der Welt gestimmt hat? Und jetzt wird's freaky. Ich trage noch mal ganz kurz vor, welche Länder da teilgenommen haben. Australien. Nein. Österreich. Nein. Polen. Nein. Litauen. Nein. Slowenien. Nein. Armenien. Nein. Zypern. Nein. Belgien. Ja. Nein. Okay. Weiter geht's mit Albanien. Nein. Doch. Gibt es so eine große albanische Diaspora jenseits von... Gibt es in Russland eine albanische Diaspora? Ich fand es so witzig, weil wahrscheinlich gilt der Kosovo als Rest der Welt. Der Kosovo gilt auf jeden Fall als Rest der Welt, weil der Kosovo ein eigener Staat ist und nicht am ESC teilnimmt. Darauf will ich raus. Wahrscheinlich gilt der Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und alles als Rest der Welt und die haben alle für Albanien wahrscheinlich gestimmt. Das ist unter Umständen möglich, ja, das ist sogar sehr plausibel. Weil ansonsten, wer kommt noch? Island, Georgien, Griechenland, Dänemark, San Marino und Rumänien. So, und im großen Finale wurden auch 12 Punkte vergeben vom Rest der Welt. Und diese 12 Punkte vom Rest der Welt gingen an... Wahrscheinlich wieder an Albanien, oder? Nein, in dem Fall dann an Israel, logischerweise. Okay. Im großen Finale bekam Albanien übrigens, jetzt festhalten, jetzt wird's ruckelig, 12 Punkte aus der Schweiz. Ja. Hä? Okay. Deutschland stimmte übrigens im großen Finale für? Also die Zuschauer. Finnland, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja, Finnland, genau. Ja. Ja. Und was glaubst du, wie viele 12-Punkte-Votings die Schweden beim Publikum bekamen? Beim Publikum aus ja. 37, ne, haben wir gesagt. Genau, 37 Länder plus Rest der Welt, also 38 Votings. Was schätzt du, wie viele 12-Punkte-Votings bekam Schweden? 2. Keins. 0. 0. Nicht ein einziges Mal 12 Punkte für Schweden, weil generischer Reißbrett-Popsong, der den Jurys absolut gefallen hat und dem Publikum, nee, 12 Punkte gab's von keinem einzigen Land. Wo lagen Sie im Publikumsvoting im Kumulierten? Trotz allem bei auf Platz 2. Also hat's doch den Leuten gefallen. Ja, klar, aber keiner hat ihnen 12 Punkte gegeben. Mhm. Ja, du musst nicht in einer Teildisziplin der Beste sein, wenn du in jeder Disziplin gut bist. Ja, faszinierend. Und die Schweden selbst haben übrigens für Finnland gestimmt. die Finnen wiederum haben nicht für Schweden gestimmt, sondern für Norwegen. Ja, es ist musikalisch halt der näherliegendere. Natürlich. Ja, wundert mich nicht. Ja, das ist diese Skandinavien-Mafia immer, die sich gegenseitig die Punkte zuschiebt. Genau. Ja, wollen wir kurz über die Punktezuschieberei sprechen, weil das ist tatsächlich etwas, was ja bei den Jurys jetzt dieses Mal nicht so der Fall war. Also die Griechen haben nicht den Zyprern die Stimme gegeben, sondern Griechenland hat, soweit ich sehe, Belgien die Stimme gegeben. Die dreimal 12 Punkte für Belgien kamen aus Australien, Georgien und Griechenland. Ich habe dreimal mit dem Kopf geschüttelt. Was haben diese Staaten je für Belgien getan? Also was hat der belgische Song für die Welt getan? Ein Hut! Ja. Ja, ansonsten Belgien wiederum hat für Österreich gestimmt. Ja. Ansonsten hast du tatsächlich teilweise Punkteschiebereien, also teilweise sieht man's. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, die 12 Punkte für Slowenien kamen aus Kroatien. Serbien. Ja. Ja. Die 12 Punkte von den Jurys für die Ukraine kamen aus Tschechien. Liegt nahe. Die 12 Punkte aus für Polen. Nee, da gab's keine hier. Genau. Das, was du jetzt meinst, war wiederum was das Publikum angeht. Auch beim Publikum hast du doch teilweise immer diese 12-Punkte-Schiebereien. Gehen wir's durch. Albanien an die Schweiz, keine Ahnung, woher die kommen, aber die anderen 12 Punkte jeweils einmal. Kroatien kamen aus Slowenien. Ja. Norwegen kamen aus Finnland. Die 12 Punkte für Polen kamen aus der Ukraine. Die 12 Punkte für Slowenien kamen aus Kroatien. Und die 12 Punkte für Zypern beim Publikum kamen aus Griechenland. Ja. Also es gibt noch Punkteschiebereien gelegentlich. Und natürlich die Nähe der Regionen. Ich meine, wenn du dir anschaust, die Ukraine bekam 4x12 Punkte. Ja. Finde den Fehler. Moldau, Polen, Portugal, Tschechien. Ja, das war ein Statement daran, dass man Angst hat, auch demnächst von Putin überrannt zu werden und man lieber die Ukraine mal mit 12 Punkten supportet. Ja, Portugal, total gefährdet. Portugal, ja. Russische U-Boote, ich sag's nur. Ja. Ach je. Gut. Was man dazu sagen muss, das wird jetzt auch nochmal lustig, die 12 Punkte für Italien aus San Marino kamen nur bei der Jury. San Marino hat bei den Zuschauern für Finnland gestimmt. Ja. Die sind halt alle nicht gay genug. Ja. Und Australien hat für Finnland gestimmt. Oh, Wunder. Bei den Zuschauern. Also, ja. War ja auch relativ nah aneinander, die beiden Songs. Beide schön gegen den Strich. Ja, ich sag mal so, dieses Thema der Punkteschieberei, das haben ja sowieso die Deutschen und Engländer erfunden, und jetzt muss man sich einfach mal anschauen, wo Deutsche und Engländer so in den letzten 20 Jahren beim ESC gelandet sind, und dann ist der Vorwurf der Punkteschieberei natürlich naheliegend. Ja, vor allem... Weil die Punkte ja immer an einem vorbeigeschoben werden. Ja, das für mich Schwierige war tatsächlich, Finnland hat 18 mal 12 Punkte bei den Zuschauern gewonnen, Schweden nur 15 mal 12 Punkte, aber Schweden hat halt tatsächlich bei den Jurys so viel Punkte abgesahnt, wegen deiner Theorie vermutlich, dass es bei den Zuschauerpunkten am Ende wurscht war. Ja, aber es hat es nochmal spannend gemacht. Ich habe auch auf meinem Sofa gesessen und, nein, nicht auf meinem Sofa, aber auf einem anderen Sofa gesessen und darüber nachgedacht, ob ich jetzt Cha-Cha-Cha lernen muss. Ich habe auch nicht gesessen, ich habe halb gelegen, weil es Sekt gab und es sehr viel Sekt gab, aber das sind ja alles Details, mit denen wir unsere Elite-Bombardantinnen, Bombardanten und Bombardunden nicht belasten wollen. Ja, ganz kurz übrigens, bei diesem Cha-Cha-Cha geht's nicht ums Tanzen. Da geht's ums Löten. Aber da waren doch Tänzerinnen, die aus der Box dann rausgekommen sind, die er an der Leine hatte. Ja, dann solltest du vielleicht nicht Schwedisch oder Holländisch lernen, sondern mal Finnisch. Da ging's ums Saufen in dem Song. Da ging's um Cha-Cha-Cha. Ja, genau. Wollen wir noch ganz kurz über den Softspot reden? Über deinen? Wollen wir über Moldau reden? Ja. Ich wollte nur noch mal irritiert nachfragen, ob der holländische Beitrag irgendwie doch noch mal als Runner-up, weil er irgendwie den litauischen niedergeschlagen hat und dann doch noch im Finale erschienen ist oder so, wie beim Royal Rumble halt, man weiß es nicht. Also Monika Linkite für Litauen war toll. Die so schlecht war die jetzt bitte nicht. Ja. Wäre fast Top 10 geworden. Ja. Ja, die Franzosen haben es ja auch nicht geschafft, obwohl sie ja wirklich alles gemacht haben, was offensichtlich war. Ja. Okay. Ich sollte den Songtitel nicht übersetzen und als witzig sehen. Du verstehst es nicht. Ich verstehe gar nichts. Ja, nicht mal Finnisch. Ja, dafür habe ich tatsächlich was gelernt, nämlich dass man in Moldau entweder Russisch oder Rumänisch spricht und dieser Beitrag auf Rumänisch gesungen wurde. Genau. Siehst du? Ich habe was gelernt. Ja, Suarez Celi Luna. Genau. Und Luna ist Mond wahrscheinlich. Ja. Und das andere wahrscheinlich Sonne. Ja. Ja, so hat man mir das auch erklärt. Ich war nur nicht mehr sehr nüchtern, wie gesagt. Und da merkst du, Rumänisch ist tatsächlich eine romanische Sprache. Mhm. Ja, aber ich fand das faszinierend. Ich wusste das vorher nicht und war total froh und glücklich, dass ESC in der ARD läuft und damit Bildungsfernsehen ist. Wenn Peter Urban mir das noch vermittelt hätte und nicht das Sofa, auf dem ich gesessen hätte, wäre das noch besser geworden. Ja, Peter Urban macht es jetzt nächstes Jahr auch nicht mehr. Ja. Ich hätte da ein Spitzenduo, das es machen könnte, aber ich glaube nicht, dass die ARD sich traut. Die können sich uns auch gar nicht leisten. Doch, warum nicht? Vor allem, jetzt geht's ja nach Schweden. Wäre ja schon eine Idee, oder? Ja gut, aber da ist der Alkohol so teuer. Das macht nichts, du kannst den einführen dort. Das ist EU. Ja, ich will den ja auch in mich einführen, aber vorher muss ich ihn kaufen. Ja, aber du kannst ihn ja einfach mitnehmen, es ist EU. Also, ja, aber doch nicht so viel. Ich gebe dir einfach was von meinem Zeug ab. Das ist okay, weil in Schweden ist halt kalt, ne? Und da muss ich halt schon so viel trinken, dass mein Blut nicht friert. Ja, aber Stockholm ist nicht so weit oben. Und es ist Mai, da geht's schon. Ja, da kriege ich dann Stockholm-Syndrom und am Ende reise ich mit dem Russen heim. Plus du hast in Schweden so viel Möbel, die du anzünden kannst, dass es warm wird. Also habe jetzt letztens gelernt, dass IKEA zum Sparen, dass bei den Billigregalen, dass diese oberste Schicht, was ja Holzfurnier sonst immer ist, lackiert ist, durch bemaltes Papier ersetzt. Brennt also noch besser. Okay. Wollen wir also über den deutschen Beitrag Germany Zero Point sprechen von das Jan Böhmermann? Können wir gerne machen. Ich kann dazu nur nichts sagen, weil du ihn wahrscheinlich nicht gesehen hast. Genau, ich weiß, dass es diesen Beitrag gibt. Ja, er ist unnötig wie ein Kropf irgendwie. Also leider, also er ist nicht so schlecht, dass er komplett hinten runterfallen könnte, aber er ist jetzt auch nicht so von Belang, dass man sagen muss, boah, das ist aber gut, dass er den gemacht hat. Ja, das denke ich eigentlich über alles, was Jan Böhmermann tut, aber das ist ja meine private Meinung. Also an der Stelle muss man dazu sagen, da hätte er tatsächlich lieber tatsächlich einen Runner-Up-Song für machen können und an einem Vorentscheid teilnehmen können und damit vielleicht sogar ja sich qualifizieren und hinfahren und dann tatsächlich Deutschland vertreten und vielleicht trotz allem als Letzter heimkommen. Und das wäre dann zumindest mal ein Realitätsabgleich gewesen, weil Raab hat's ja auch gemacht, Raab hat's ja auch verarschen wollen. Und hat bewiesen, man kann es gut verarschen und sehr unterhaltsam verarschen. Man kann sich darüber lustig machen und das Ganze gleichzeitig ernst nehmen, wie ich bereits gesagt habe. Ja, genau. Was in diesem Jahr passiert ist, so ganz die Erklärung habe ich dafür nicht. Ich weiß, ich habe festgestellt, ich habe vorhin den goldenen Glitzernagellack abgemacht, der klebt aber immer noch. Vielleicht sollten die im nächsten Jahr meinen Nagellack einfach hinschicken, dass der den Leuten länger im Ohr bleibt. Oder auf den Wotfingerchen? Möglicherweise, ja. Wahrscheinlich war der Song einfach zu mittelmäßig. Nicht poppig genug, um die Pop-Leute zu überzeugen und nicht schräg genug, um die schrägen Leute abzuholen. Ne, man muss ja dazu sagen, er ist nicht Letzter geworden beim Publikum. Das ist ja schon mal etwas, was ihm missglückt ist. Es gibt noch zwei Songs, die auf jeden Fall schlechter abgeschnitten haben beim Publikum. Ja. Spanien. Ja, was? Von der Jury als Kunst gefeiert, vom Publikum als Geplärre. Ja, was ich verstehen kann. Und May Muller von den Juries zumindest als, ja, okay, ist wohl generischer Popsong, kann man ja mal dafür stimmen. Ja. Da hat das Publikum dann nur 9 Punkte gegeben. Aber ansonsten, und direkt davor übrigens gibt es 3 Songs, die auch 16 Punkte beim Publikum bekommen haben. Also Deutschland hat 15 und 3 Songs haben 16 bekommen. Ich verstehe nicht, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Und zwar Song 1 Österreich. Mhm. Der hat zwar 104 bei den Jurys bekommen, aber nur 16 beim Publikum. Platzierung. Ja. Portugal. Ja, was erstaunlich war. Ai Coração, ja, ich fand den Song witzigerweise, ich glaube, wenn ich ihn noch 3-mal hören würde, würde er mir dann irgendwann noch zum Hals raushängen. Okay. Weil er irgendwann sowas generisches, ja, okay, es ist so eine Abtempo Jazznummer. Ja. Darf man es Jazz nennen? Ja, okay, nennen wir es mal Jazz. Und ebenfalls 16 Punkte beim Publikum bekommen. Ich verstehe nicht, wie man überhaupt dafür Punkte geben kann. Samosi Spava von Luke Black aus Serbien. Diese ultra coole Elektronummer mit den ultra coolen Bauteilen, die allerdings zusammengesetzt eben nicht ultra cool waren. Mhm. Ja, ich erinnere mich, dass ich die Nummer gehasst habe. Ja, also dementsprechend. Ja, komm, erklär, wie wird man nächstes Jahr nicht Letzter? Also außer die Elite hinschicken. Indem man den Wettbewerb vielleicht mal ernst nimmt und nicht eine ausgefallene Nummer hinschickt und 5, also im Vorentscheid, nicht eine ausgefallene Nummer reinnimmt und 5 generische Deutsch-Pop-Songs von Künstlern, die noch keinen Erfolg hatten, sich aber an deutscher Musik orientieren, die schon erfolgreich hat und sich eigentlich fragen sollten, warum hatten wir unseren großen Durchbruch noch nicht? Weil dann entscheidet man sich für die außergewöhnliche Nummer, die ist dann aber nicht außergewöhnlich genug, um Europa zu überzeugen. Icke Hüftgold war aber auch außergewöhnlich, also Fällt unter generische deutsche Scheiße. Okay, nenn doch mal einen Musiker, von dem du davon ausgehen könntest, dass wenn der da hinfährt, würde er zumindest nicht Letzter werden. Darum geht es doch gar nicht. Und jetzt, also, sag nicht Johannes Oerding. Darum da hat auch der Hut mehr Persönlichkeit. Darum geht es doch gar nicht. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass andere Länder irgendwelche international erfolgreichen Superstars dahin schicken, sondern das ist im Höchstfall der Gefühle tatsächlich auch jemand, der da einfach lokalen Erfolg hat. Aber das sind auch häufiger eher Nachwuchskünstlerinnen und Künstler, die sich da mal breit machen. Aber es wird mit dem Anspruch produziert, dass das europäisch funktioniert. Na, es geht mir vor allem um die Frage, welchen Sänger könnte man da hinschicken, weil du hast ja in den letzten Jahren immer mal wieder Sänger gehabt, die da auch von Format waren. Also Leute, die im eigenen Land zumindest schon mal Erfolg hatten. Also zum Beispiel Michelle. Ja. Aber es geht um den Song. Es geht darum, dass der Song gut funktioniert. Schau dir die guten deutschen Platzierungen hier, also von Lena abgesehen, dieser Michael Schulte Song war halt ein perfekt produzierter Popsong damals. Da hat man es ernst genommen. Da hat man das schwedische ESC-Sieger-Lehrbuch halt durchgelesen und auch verstanden, was da drin gestanden hat. Und hat das dann einfach durchgezogen. Naja, worauf ich raus will, ist, wenn du dir mal anschaust, so die letzten Jahre hatten wir ja zum Beispiel Schulte, klar, der war grandios, der hat richtig gut abgeräumt. Roger Cicero? Ist wo gelandet? 7, oder? Ah, nein, das ist die Charts. Moment. Roger Cicero ist geworden 19. von 24. Ja. Also nicht letzter zumindest. Ja, aber es war trotzdem, ne? Es ist so, keine Ahnung, funktioniert für Deutschland, funktioniert aber international halt nicht. Das ist so dieses. Es war ein deutscher Text, muss man dazu sagen. Ja, vielleicht vor seiner Zeit, dieses war jetzt so gefühlt der erste ESC, wo sehr viel in Landessprache gesungen wurde. Nein, das Ding ist einfach, dass der deutsche Vorentscheid begreifen muss, dass wenn er gewinnen möchte, dass es nicht unser Lied für Oslo oder nein, Malmö wahrscheinlich nächstes Jahr wieder ist, wo die kleine, diese kleine, putzige, kleine deutsche Musikindustrie halt ihren Vertreter hinschicken muss, sondern dass man einen Song braucht, der europäisch funktioniert. Und dann kannst du, selbst wenn du den größten deutschen, keine Ahnung, wenn du Wir sind Helden auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs dahingeschickt hättest. Die waren ein deutsches Phänomen. Ich glaube nicht, dass die international funktioniert hätten, weil die total auf den deutschen Markt gezielt haben. Genauso wie, keine Ahnung, du kannst auch die 187 Straßenbahn meinetwegen dahin schicken. Das funktioniert erstens nicht, weil es Hip-Hop ist und zweitens, weil die einfach nur auf dem deutschen Markt funktionieren und das europäische Thema nicht im Blick haben. Und wenn wir schon wieder irgendeinen Schlagerfuzzi dahin schicken, dann kriegen wir vielleicht 12 Punkte aus Mallorca. Aber das war dann auch das einzig Internationale, was funktioniert. Das ist das Grundproblem, was der NDR einfach nicht begreift. Der macht das, was er sonst auch immer macht. Irgendwie so, keine Ahnung, den Lokalfilmer aus von der niedersächsischen Küste fördern und den von der schleswig-holsteinischen Küste, weil man muss ja für den deutschen Markt produzieren. Das ist ja eben das, was ich meinte mit als wir über das erste Halbfinale gesprochen haben, über die großen Sechssprachen, und ich gesagt habe, ja, letztes Jahr hat man noch gesagt, ja, das ist nicht radiotauglich. Dieses Jahr nimmt man was nicht radiotauglich ist, weil man irgendwie dieses schlechte Gewissen hat. Also, wie gesagt, das Problem ist, dass sie bei der Vorauswahl den Wettbewerb nicht ernst nehmen. Übrigens, man muss dazu sagen, Grazia hat gar nicht 0 Punkte gekriegt. Sie ist immerhin mit 4 Punkten ausgeschieden. Oh, es gab, glaube ich, mal einen deutschen Beitrag, der in jüngster Zeit, der 0 Punkte hatte. Ja, Black Smoke von Anne-Sophie. Oh! Siehst du, das ist tatsächlich einer von den Beiträgen, die ich verdränge, dass es die überhaupt jemals gab. Wir können ja mal schauen. Lord of the Lost ist mit 18 Punkten tatsächlich gar nicht so schlecht. Cascada hat auch 18 Punkte gehabt, war damals allerdings 21. von 26. Es war auch ein mieser Beitrag. Ghost von Jamie Lee hatte nur 11, damit war sie auch Letzte. Auch daran erinnere ich mich nicht. Levina mit Perfect Life hatte immerhin 6 Punkte und damit war sie auch nur Vorletzte. Ich erinnere mich nicht. Sister von Sisters hatte 24 Punkte und war 25. von 26. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz die Lord of the Lost so ein bisschen so ein bisschen loben, denn sie haben mehr Punkte als Jendrik gemacht, nämlich sechsmal so viel, aber ja. Jendrik war immerhin nur Vorletzter. Ich erinnere mich von all diesen Beiträgen, die du genannt hast, nur an dieses Black Smoke und an I Don't Feel Hate. I don't feel hate. Das war wenigstens witzig. Also der Text war witzig. Alles andere war okay. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Ja, nein, weiß ich nicht. Hätte eine gute Videoleinwand den Song von Jendrik auf der Bühne gerettet, weil die Hand war scheiße. Hättest du im Hintergrund das Musikvideo, das die gedreht haben, irgendwie auf diese Leinwand gekriegt? Mhm. Dann wäre das alles anders gewesen. Das, ja. Wie gesagt, man müsste diesen Wettbewerb halt einfach mal auf Seiten des NDR ernst nehmen. Und wenn sie das nicht hinbekommen, dann müssen sie es halt wieder an den Hessischen Rundfunk abgeben oder so. Der hat das ja früher auch gemacht. Oder halt irgendjemand, der Ahnung von dem Ganzen hat. Was macht Peter Urban eigentlich nächstes Jahr, wenn der nicht mehr den ESC kommentiert? Das weiß ich nicht. Der könnte doch den deutschen Vorentscheid machen, oder? Bei sich im Wohnzimmer. Ja, was man dazu sagen muss, letztes Jahr übrigens 6 Punkte, also nur ein Drittel von dem, was die Lord of the Lost hatten, Rockstars, Malik Harris. Mhm. Ich meine, der hat's ja wenigstens versucht. Der ist, wie hat das so ein Kommentator so schön gesagt, das ist ein guter Popsong, aber er führt nirgendwo hin. Er hört einfach auf. Ja. Und das ist halt auch, ja, wie gesagt, ne, das ist das nicht ernst nehmen und nicht den Anspruch haben, tatsächlich den perfekten Song zu finden, sondern wir machen einfach mal irgendwas und dann schicken wir es hin, dann können wir uns wenigstens darüber beschweren. Ja. Ansonsten, ich schau mal gerade, gab es nochmal irgendeinen Moment, wo, nee, es gab, glaube ich, keine 0 Punkte für Deutschland. Ja, Ulla Wiesner und Nova hatten mal 0 Punkte, aber das ist ja schon in den grauen 60ern. Ja, das liegt dann unter anderem daran, wie damals gewotet wurde. Das ist ja, damals gab es nicht, ja, damals wurde ja auch über die Staaten, aber damals gab es halt nicht so viele Stimmen und da gab es zum Teil irgendwie 6 Länder oder so, die teilgenommen haben, das zählt alles nicht. Ja, und ansonsten, 1 Punkt gab es mal für Stone & Stone, verliebt in dich. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Auch das sagt mir zu Recht nichts, ja. Ja, und weißt du, was der überraschendste Beitrag ist, wenn ich jetzt hier so durchscrolle und ich frage mich, warum? Warum? Platz 3, 1999, Surprise, Reise nach Jerusalem. Der kam damals an, der war... Naja, der hat damals so eine gewisse multikulturelle Aufbruchsstimmung bedient und das hat funktioniert. Da hat man nach Europa geschaut und hat sich angeschaut, wie sich die Gesellschaft in Europa verändert und festgestellt, dass das was ist, was funktioniert. Nee, man hat vor allem unser Song für Jerusalem einfach in Reise nach Jerusalem umbenannt. Ja, das kam noch hinzu, aber trotzdem hat funktioniert. Ja, und man muss dazu sagen, dieser Song hat sich besser platziert als der Song davor und der Song danach. Und die stammten beide von einem gewissen Alf-Igel, nicht Ralf-Siegel. Ja, hinter dem sich Stefan Raab verbirgt, ich weiß. Genau, und Stefan Raab hat den 5. gemacht, Gildo den 7. Und ja, also wenn man mal so schaut und Michelle, wer Liebe lebt, hat immerhin auch den 8. gemacht. Also es gab mal Zeiten, da haben wir innerhalb von 4 Jahren viermal in den Top 10 stattgefunden. Ja. Ja, und dann hat man Corinna May hingeschickt. Die es ja auch sehr häufig versucht hat. Und das war, glaube ich, ein Ralf-Siegel-Song. Ja. Ja. Der hat danach ja nochmal zugeschlagen. Ja, der hat mehrfach zugeschlagen. Der hat danach mit Let's Get Happy von Lou auch nochmal zugeschlagen, die immerhin in der oberen Hälfte. Ich wollte gerade sagen, wenn heute ein rothaariges Mädchen sich auf die Bühne hinstellen würde und die Zeile Let's Get Happy and Let's Be Gay singen würde, wäre allein aus Kulturkampfgründen dieser Song schon auf Platz 2. Ja, und danach kam ja wieder ein Alf-Igel-Song, also ein Stefan Raab-Song. Das müsste dann Just Can Wait Until Tonight gewesen sein, oder? genau, Max Mutzke immerhin Platz 8 von 24, also auch da. Ja. Es gab Zeiten, da konnten wir es. Es ist irgendwie so. Ja, weil Raab das Business verstanden hat, dass es um europäische Songs geht. Naja gut, Michael Schulte war jetzt nicht Raab, aber... Ja, da hat es dann aus Versehen auch jemand anderes mal begriffen. Ja. Wobei, auch da, Roman Lob, Jamie Cullum Song. Standing Still. Mhm. Ja. Also, wenn man so anschaut, wer irgendwie in den Punkten gelandet ist und wirklich weit vorne gelandet ist, das waren alles Songs, die du eigentlich auch heute noch im Radio hören möchtest. Ja. Und wenn du siehst, wo die anderen gelandet sind, die möchtest du aber auch nicht mehr im Radio hören. Also Miss Kiss Bang Bang, Kiss Kiss Bang. Miss Kiss Kiss Bang, bap, bap, bap, bap, ja. Ja, oder Disappear von den No Angels, ein Klassiker. Ja, aber ganz schwierig. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist halt tatsächlich, dass man letztes Jahr quasi in Deutschland gesehen hat, ah ja, da haben wir die Tür zugeschlagen. Ach, nehmen wir eine andere Subkultur, die können wir auch punkten lassen. Mhm. Und du siehst ja, 15 Punkte aus der Subkultur sind ja durchaus möglich. Also wenn du bedenkst, keine Ahnung, da werden irgendwelche Finnen gestimmt haben, da werden irgendwelche Schweden gestimmt haben, da werden die Norweger Punkte gegeben haben und vielleicht werden irgendwelche Menschen aus Österreich und der Schweiz auch noch angerufen haben, weil sie natürlich Mitleid haben mit den Deutschen. Aber ansonsten, ja. Ja, aber es reicht halt nicht, ne? Nee, aber ich meine, da kriegst du zumindest mal, kommst du auf einen gemeinsamen Nenner. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, und das nächste Mal, wenn wir über den Grand Prix sprechen, sprechen wir auch über den nie aufgeführten Song von Ben Dolig, Violent Thing. Liebe Leute, tut euch das mal an, ich möchte nicht drüber reden jetzt. Das wäre nämlich der Song gewesen, der 2020 Deutschland vertreten hätte. Und ich bin froh, dass wir danach Jendrik geschickt haben. Ich möchte an dieser Stelle einfach keinen Hass fühlen, danke. Jutti, dann, gehabt euch wohl und wartet auf das Wochenende, denn da kommt wieder eine reguläre Folge. Die kommt jetzt außer der Reihe. Jo, macht's gut. Tschö.